Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir getan? Ich brech dir dein Genick. Bitte komm mal klar und lass mal deine Tränen. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir getan? Ich brech dir dein Genick. Bitte komm mal klar.